Laut der südkoreanischen Zeitung Rodong-a Sege hielt die südkoreanische Direktion der Bewegung für den Rücktritt der Parkune-Regierung Busan am 6. März vor dem Operationskommandostab der südkoreanischen Marine in Busan eine Pressekonferenz ab und verurteilte dabei die gegen die TVRK gerichteten gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas.